Die Tschechisch-Koreanische Freundschaftsgesellschaft wirkt zusammen die russische Soziologie-Studiengesellschaft und der Zentralvorstand des kommunistischen Jugendverbandes Lenin der Russischen Föderation verurteilten jüngst durch Erklärungen die Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrates gegen die TVRK. Sie behaupteten, dass der Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete in Korea im Rahmen der gerechten Schritte für die Selbstverteidigung gegen die Angriffe der Imperialisten erfolgt habe. Sie verlangten vom UNO-Sicherheitsrat entschieden, die Sanktionsresolution zu widerrufen, die eine vollständige Versperrung der Wirtschaftsentwicklung und der Verbesserung des Volkslebens in der TVRK zum Ziel habe.